Ein Schallplattenproduzent müsse, hat Igor Strawinsky einmal gesagt, vieles sein. Ein Komplize und virtuoser Hörer, ein Kinderpsychologe und Lügner. Hell Willner ist dies alles, aber er ist auch ein bisschen mehr. Den eklektischen Nerv der 80er und 90er Jahre treffen seine Alben haargenau. Die Platten sind Pamphlete gegen jede Art von musikalischer Ghettoisierung. Wahrhaft grenzüberschreitend, Musiker unterschiedlichster Herkunft rütteln da an musikalischen Grenzzäunen, Rockmusiker und Jazzer, Stilisten aus dem Klassik- und dem Chansonbereich. Deshalb ist Hell Willner mehr als ein Produzent mit erweiterten Machtbefugnissen, weil seine Konzeptalben eingefahrene Hörgewohnheiten erschüttern und musikalisches Neuland betreten. Und das muss sein noch heute, dass jeder uns versteht. Denn die armen Leute, das ist eine große Armee. Gerade mehr Leute! Hal Willner ist der ungekrönte König der Tributalben. Als Produzent von Hommage-Alben in Sachen visionärer Kraft, in Sachen Originalität unerreicht. 5 Hommage-Alben hat er in den letzten 12 Jahren produziert, jeweils einem anderen Musiker gewidmet, dem Filmmusiker Nino Rota, dem Pianisten Thelonious Monk, Kurt Weill. Wir hörten aus diesem Album das Stück Der kleine Leutnant des lieben Gottes, gespielt von John Zorn. Dann ein Album mit Filmmusiken von Walt Disney und gerade neu erschienen eine Platte gewidmet Charles Mingus. Mit Ausnahme vielleicht des Disney-Albums alles Meisterwerke, von der Kritik hoch gelobt. Dabei hatte Willners Reise in die Welt der Konzeptalben rein zufällig begonnen. Er hatte versucht, einen Jazz-Saxophonisten zu überreden, ein Nino Rota-Stück aufzunehmen. Das Projekt aber scheiterte, die Idee blieb. Und sie wuchs zu einem ganzen Album aus, das Willner 1981 schlagartig bekannt machte. Ich meine, Amarcord Nino Rota. Sie hörten zunächst ein Nino Rota-Medley mit den damals noch jungen, noch wenig bekannten Marsalis-Brüdern Winton, Trompete und Branford Saxophon. Der andere Saxophonist war übrigens George Adams. Und danach dann das Stück Juliet of the Spirits, auch dies eine Interpretation der Filmmusik von Nino Rota, gespielt von dem Gitarristen Bill Frisell, übrigens sein Schallplattendebüt. Vielen ergeht es bei Tributalben so, wie es das Wort Tribut schon andeutet. Sie geben etwas ab, oft einen Teil ihrer Persönlichkeit, gleichsam Wegezoll, um in die Fußstapfen der geehrten Musikgötter treten zu können. Ganz anders Hal Willner. Seine Tributalben sind innovativ, denn sie enthalten beides, Würdigung und Experiment, Verbeugung und Risiko. Wie auch ließe sich der Spirit von, sagen wir, Thelonious Monk besser treffen, als durch eine ebenso gewitzte wie gewagte Erweiterung. Mysterioso war das mit der Carla Bley Band aus der Wilner Produktion That's the Way I Feel Now, eine Hommage an Thelonious Monk. Hal Wilner ist in Philadelphia aufgewachsen. Seine Karriere begann in den 70ern, als er, damals noch Produktionsassistent, an Platten von Rush an Roland Kirk beteiligt war. Außerhalb seiner Tributprojekte hat er eine Vielzahl unterschiedlicher Musiker produziert, darunter Gary Window, die Beaver Harris Don Pullen Band, David Sanborn, Marian Faithfull oder auch William Burroughs. Darüber hinaus hat er sich einen Namen als Direktor für Film- und Fernsehmusik gemacht. Berühmt aber wurde er, wie gesagt, durch seine Konzept- und Hommagealben. You gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it begins. Your lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to its brilliance and keeping its humanity repressed. Well, for once, you must try not to shrink the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. What Keeps Mankind Alive war das mit Tom Waits, ein Stück aus der Wilner Produktion Lost in the Stars, in der Musiker aller Couleur Interpretationen von Kurt Weill Titel bringen. Was alle Hal Wilner Platten gemeinsam haben? Nun, sie erweitern das Material, sie heben es auf eine höhere Stufe, öffnen ihm gewissermaßen neue Welten. Im Entlegenen nach Gemeinsamkeiten suchen, das ist Hal Wilners Rezept. Seine Musikerauswahl erscheint oft skurril, abwegig, manchmal gar absurd, im Nachhinein aber stellt sie sich als erstaunlich treffend heraus, manchmal gar als Geniestreich. Thank you. Jump Monk war das, ein Ausschnitt aus dem Album Weird Nightmare, die Hommageplatte an Charles Mingus. Hal Willner spricht von seinen Alben nicht gern als Tributen. Für ihn sind seine Projekte, Zitat, alte Radioreisen. Radioreisen, bei denen ein gemeinsames Thema das Fahrzeug ist. Die Landschaften mögen noch so unerwartet, noch so schnell wechseln, das Thema, das eigentliche Vehikel, bleibt gleich. So gibt es dann auch kein einzelnes Stück, das die gesamte Spannbreite des Produzenten repräsentieren könnte. Man muss schon Willners Platten in ihrer Ganzheit als Collagen hören, um einen Eindruck von ihrer visionären Kraft zu gewinnen. I don't remember his name, but the bass player from the house band was the only one to escape from the coconut grove. It was a terrible thing, hundreds of people trapped inside. But this bass player got out of that place, man. He made a hole through the brick wall. Later he told me everybody was going for the doors. So I looked around me, took up my bass, and ran boom right through that wall. He said he could not believe it, but he made a door. Got some people out through that wall and got his bass out too, baby. Know what I'm saying? All right, y'all. Now, to think about it, I saw something like that in San Diego. A woman chased a guy out of a club while I was playing in Illinois Jackets band. This cat pulled a knife on her, so she picked his little ass up and threw him down like a monkey. Great big broad. Me and Jackette couldn't believe it, man. She says, now pick your knife up again. Went toward him, and this cat started running through the crowd. Turned around and prayed, and went through the wall. I used to be a little tough on bars, but I never hit a woman after I saw that. She not only terrified the man, but she was jabbing. She had her dukes up, pow, like Joe Louis, boom. She boxed him, come on, motherfucker, pow. Raise your hands, baby. What gym did she go to? She's got to be Cassius Clay trainer. Yo, you know what I'm saying? Yo, let me tell you, it's just like that. Believe that. Got to roll just like that. You roll it on. Come on now. Das waren drei Titel aus dem Album Weird Nightmare. Zunächst Gunslinging Bird mit Chuck D von Public Enemy. Danach Weird Nightmare Interlude mit Bill Frisell, Unverkennbar. Und schließlich Reincarnation of a Lovebird, Haitian Fight Song Montage mit einer Vielzahl von Musikern. Was ist Hal Willners nächstes Projekt? Nun, er bleibt seiner Idee der Konzeptalben, der Hommagealben treu. Es wird eine Platte sein über die Musik von Edith Piaf. Das war unser Hal Willner Porträt. Am Mikrofon war Günther Husmann.